Melody. Und Ruhe. Und ich gab jedem Trauerfeierlied dieselbe Chance. Keins war genug monumental und herzzerreißend. Von Queen bis Elton John, diesen Hafensängern überlasse ich doch nicht die Show auf meiner großen Todesfeier. Hier der Song vom Zeremonienmeister. Das Fest beginnt, ich stelle es mir gigantisch vor. Ich hoffe doch, ihr habt mir einen Elefant besorgt. Ich sehe prasselnden Regen, in der Masse fließen Tränen. Kinderaugen fragen, wann sie Papa wiedersehen. Es gibt doch Fotos, da kann man mich in kraftbepackter Pracht betrachten. Ich hab auch T-Shirts und Kaffeetassen machen lassen. 80 Tacken, die Bestattungskasse schluckt. Wer keins mehr kriegt, kann auch wahrscheinlich Bilder meiner straffen Brust auf allen privaten und offenen Kanälen, in Blogs und in jeglichem Wochenblatt sehen. Ich gehe immer davon aus, dass das geklappt hat mit meiner Modelkarriere. Trotzdem danke für das zahlreiche Erscheinen. Aber ja, nicht streiten, etwas Wartezeit und jeder darf sich vor dem Sarg verneigen. Ihr schafft den Rest allein. Wem ist heute keine Träne in die Hände geflossen? Ihr schafft den Rest allein. Der ist ein schlechter Mensch und wird von Engeln erschossen. Ihr schafft den Rest allein. Doch es wird alles wieder gut. Ihr schafft den Rest allein. Denn ihr hört dieses Lied im Loop und meine letzten Worte, bevor ich zu den Sternen schweb, gern geschehen. Hört ihr den Wind in den Bäumen singen? Ich werde euch den Weg weisen. Ich bin hier oben über euch, wie schon zu Lebzeiten dir. Voldemort bin ich ein Schutzengel im Wolkenreich. Wenn du jemand anderen fickst, dann werde ich eher Poltergeist. Jungs, ich werd euch auch fehlen, oder? Denkt daran, dass ich euch stets mein Haustelefon gab. So viel gute Taten, Alter, sogar schon der Bäcker im Dorf meinte, wenn ich weg bin, ist die Welt ein besserer Ort. Ihr schafft den Rest allein, also die Drecksarbeit. So ein Mausoleum bleibt nicht von alleine fleckenfrei und recht. Meinen Mord doch schafft euch Heimvorteil. Wenn er mich besiegt hat, muss er ein Cyborg sein. Hab mittlerweile mir bestimmt eine Religion zugelegt, um so gut es geht der Angst vor dem Tod souverän zu entgehen. Hab nie großspurig Hochmut gelebt, doch Paradiese reißen sich um mich losbudenmäßig, ey. Ihr schafft den Rest allein. Wem ist heute keine Träne in die Hände geflossen? Ihr schafft den Rest allein. Der ist ein schlechter Mensch und wird von Engeln erschossen. Ihr schafft den Rest allein. Doch es wird alles wieder gut. Ihr schafft den Rest allein. Denn ihr hört dieses Lied im Loop und meine letzten Worte, bevor ich zu den Sternen schweb, gern geschehen. Orchester. Piano. Feuerzeuge. Gesangssample. Und meine letzten Worte, bevor ich zu den Sternen schweb, man mich in Särge legt und in die Erde gräbt. Ich hab dir mehr gegeben, als dein Wert beträgt. Wir wollen nicht Erbsen zählen, gern geschehen. Und ich gab jedem Trauerfeierlied dieselbe Chance. Keine Musikkapelle konnte mich überzeugen, also schrieb ich schnell und prompt, denn falls ich nie mit Nachwuchs zu meinen Schwiegereltern komm, dann hinterlasse ich lieber dieser Welt einen Song. Finn.